zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei-und-los.de. Der Predigttext steht im 5. Buch Mose im 6. Kapitel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, dein Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Er hat über dich entschieden und er hat dich vorher nicht nach deiner Meinung gefragt. Er hat nicht abgewartet, ob du seine Entscheidung auch ernst nimmst. Nicht mal, ob sie dich überhaupt interessiert. Er hat einfach entschieden. Als Gott seine Entscheidung getroffen hat, da wusste er ganz genau, was für eine du so bist oder was für einer du bist. Er kennt dich durch und durch, von dem kleinen linken Zeh bis zu den grauen Haaren, auch wenn sie gefärbt sind. Er kennt dich mit all den Seiten, auf die du besonders stolz bist. Und mit all den Seiten, von denen du inständig hoffst, dass sie nie jemand über dich herausfindet. All das ändert nichts, aber auch gar nichts an seiner Entscheidung. Was für eine Entscheidung? Na, das Erste, was Gott dir sagt. Wahrscheinlich sind das die ersten Worte, die du im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt hast. Alles ging doch los mit den 10 Geboten. Und es geht los mit: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott hat sich entschieden, dein Gott zu sein. Ich bin der Herr, dein Gott. Was für ein Gott ist er? Deiner, dein Gott. Du wirst ihn nicht los. Und zum ersten Mal hast du von dieser Entscheidung wohl bei deiner Taufe gehört. Auch wenn du dich daran nicht mehr erinnern kannst. Gott hat zu dir gesagt, du bist nun auf meinen Namen getauft. Du gehörst zu mir. Gefällt dir das? Ich lese noch einmal aus dem 5. Buch Mose. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Vor knapp 3.500 Jahren, da hat Gott eine Entscheidung getroffen. Er hat sich ein Volk ausgesucht. Und er hat sich nicht die Ägypter ausgesucht mit ihren beeindruckenden Pyramiden. Auch nicht die Babylonier mit ihren wunderschön hängenden Gärten und ihrer imponierenden Hochkultur. Auch nicht die Griechen mit ihren starken Phalanxen, ihrer militärischen Macht. Gott hat sich Israel ausgesucht. Warum Israel? Was war an Israel besonders? Nichts. Und gerade das war so besonders. Auf der nächsten Seite der Bibel sagt Mose zum Volk Israel: Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil ich euch geliebt habe. Israel wurde nicht von Gott erwählt, weil es besonders ist, sondern es ist besonders, weil es von Gott geliebt ist und erwählt wurde. Und deshalb führt dieser Gott sein Volk Israel aus Ägyptenland. Er zerbricht die Ketten der Sklavenhalter. Er bricht die Macht der Herren und macht sich selbst zum Herrn von Israel. Und als dann der Pharao mit seinen Streitwagen angeprescht kommt, Horden um Horden von ägyptischen Soldaten, als ihre Speerspitzen schon in der Wüstensonne glitzern und der Pharao schreit, ich will meine Sklaven zurück. Als Israel nichts, aber auch gar nichts als den eigenen Untergang sieht, da teilt Gott das Meer und schenkt seinem Volk die Freiheit. Ein Gott, der Wunder tut. Und der dann durch Mose zu seinem Volk sagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Alles, aber auch alles entscheidet sich hier am Possessivpronomen, wie es damals im Schulunterricht hieß, besitzanzeigendes Fürwort. Gott ist nicht nur ein Gott, er ist dein Gott, unser Gott. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das bitte alles mit dem Reformationstag zu tun? Warum ausgerechnet diese Geschichte von Israel und Ägypten am 31. Oktober? Na, weil das auch Martin Luthers Geschichte ist. Weil wir doch am Reformationstag feiern, dass Martin Luther das Evangelium wiederentdeckt hat. Und für Martin Luther hängt dieses Evangelium eben an diesen zwei Worten. Gott ist dein Herr. Zwei Worte. Dein Herr. Wir sprechen ja als Christen jeden Sonntag das Glaubensbekenntnis. Zumindest machen wir das bei uns in der Gemeinde so. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Oft ist einem ja gar nicht so ganz bewusst, was man spricht. Das geht so schnell, man hat das gar nicht alles präsent, was man da spricht. Und es gibt eine Stelle, die da nicht ganz unwichtig ist im Glaubensbekenntnis. Als Pastor hat man ja das Privileg, Konfirmandenunterricht zu geben. Und da gehört es ja dazu, dass man das Glaubensbekenntnis abfragt. So. Und dann gibt es eine Stelle, die die Konfis immer gern vergessen. Vielleicht, weil sie auf den ersten Blick nicht sonderlich wichtig erscheint. Und dann sagen sie auf und sagen, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Halt! Stopp! Da fehlt dir doch was. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Unseren Herrn. Martin Luther hat dazu eine ganz wichtige Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, das ist die einzige Stelle, wo das Glaubensbekenntnis persönlich wird. Zumindest auf sprachlicher Ebene. Denn es ist die einzige Stelle, wo es wieder mal ein Possessivpronomen gibt. Wir bekennen ja nicht nur, dass Jesus der Herr ist, sondern dass er unser Herr ist. Dass er mein Herr ist. Mein Herr. Jesus ist mein Herr. Ich gehöre zu ihm und er zu mir. Ich bin sein und er ist mein. Und deshalb, wenn Martin Luther das Glaubensbekenntnis auslegt, im kleinen Katechismus, dann stürzt er sich auf dieses Wort. Er stürzt sich auf dieses Wort. Und dann bringt er einen der schönsten Texte hervor, den die deutsche Sprache vermutlich jemals gesehen hat. Und deswegen bitte ich euch einmal, das Gesangbuch in die Hand zu nehmen und die Nummer 806 aufzuschlagen. 806.2. 806.2. Und dann die rechte Seite, da steht drüber als Überschrift der zweite Artikel von der Erlösung. Habt ihr das gefunden? Ja, manche blättern noch. Die halbe Minute nehmen wir uns. Und ich schlage vor, dass wir das einmal gemeinsam lesen. Und wer das nicht möchte, wem das zu viel ist, der kann auch einfach zuhören. Und jeder ist aber eingeladen, mit uns das einmal zu lesen, den zweiten Artikel von der Erlösung. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was ist das? Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Amen. Jesus Christus hat dich zu seinem Kind gemacht und sich zu deinem Herrn. Er hat dich gewonnen, erlöst, erworben. Jesus hat für dich den höchsten Preis auf den Tisch gelegt, den es nur gibt. Nicht nur ein paar lächerliche Zentner Silber oder bloß ein paar Tonnen Gold oder nur ein paar Milliarden Euro. Sondern er gibt für dich das Wertvollste, was er hat, sein Leben. Am Kreuz vergießt er für dich sein Blut. Und weil du nun so teuer erkauft bist, wird er dich nicht einfach aufgeben. Er wird dich nicht fallen lassen. Du bist doch sein Schatz, sein Kleinod. Und dass du das vor Augen behältst, ist ungemein wichtig. Denn die alten Herren, die stürmen hinter uns her, wie damals der Pharao mit seinem Streitwagen hinter den Israeliten. Die alten Herren wollen auch dich als ihren Sklaven zurück. Und vor der Kirchtür, da scharren sie schon mit ihren Hufen. Es mögen die alten Herren sein, die Martin Luther hier nennt. Tod, Teufel, Sünde. Es können aber auch andere Herren sein. Vielleicht gibt es Menschen, in deren Gegenwart du dich gefangen fühlst. Vielleicht ist morgen wieder Schule und da gibt es diesen einen Lehrer, den hat man morgen in der dritten Stunde. Und wenn man nur daran denkt, merkt man schon, dass die Atmung flacher wird und das Grauen kommt. Ich weiß nicht, wenn ihr älter seid, ob ihr euch noch erinnert an solche Momente. Oder es gibt den einen Kunden auf der Arbeit und immer wenn der den Raum betritt, dann kommt auf einmal dieser Kloß in den Hals. Und du fühlst dich so klein. Menschen können Macht über uns haben. Vielleicht ist es ein Elternteil, gegen den du seit Jahren rebellierst und vielleicht gerade deshalb so stark rebellierst, weil seine Macht über dich immer noch so stark ist. Und darum vergiss nicht, wer dein wahrer Herr ist. Vergiss nicht, wer dein wahrer Herr ist. Er heißt Jesus Christ. Der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Vielleicht sind es auch bestimmte Gedanken, die dich gefangen nehmen, wie der Pharao. Schwermut, der von deiner Seele Besitz ergreift und mit Wellen von Dunkelheit um Dunkelheit dich überspült. Vergiss bitte nicht, wer dein wahrer Herr ist. Du gehörst zu Christus, egal was die Stimme in deinem Kopf erzählt. Aber vielleicht sind es ja auch wirklich die alten Herren, Sünde, Tod und Teufel, die dir zu schaffen machen. Der Tod, der immer lauter anklopft und sich nicht mehr wegdrängen lässt. Dein Körper tut nicht mehr das, was er früher ganz selbstverständlich getan hat. Oder die laute Stimme der Sünde, die dich anklagt. Schau dich doch an, so jemand wie du soll zu Christus gehören. Mit all dem, was in deinem Herzen durcheinander geht? Aber Jesus sagt klar und deutlich, natürlich gehört die zu mir. Na klar gehört der zu mir. Und ich weiß ganz genau, was in seinem und ihrem Herzen durcheinander geht. Gott ist unser Herr. Mose trägt Israel auf, das offen zu bekennen. Diese Botschaft bekannt zu machen. Ob zu Hause oder auf Reisen, immer wieder zu sagen, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Am Abend und am Morgen, alle Welt soll das hören und lesen. An meine Hauswand will ich es schreiben, in großen Buchstaben, dass jeder es lesen kann. Ich gehöre zu ihm. Und meine Kinder sollen diese Worte lernen. Mit der Muttermilch sollen sie das aufsaugen. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und auch deshalb feiern wir Reformationstag, weil das heute ein Tag des öffentlichen Bekenntnisses ist. Jesus ist mein Herr. Ich gehöre zu Christus. Und es ist unser Auftrag, das an die nächste Generation weiterzugeben. Und ehrlich, ihr Lieben, ich weiß nicht, was bei uns schiefgelaufen ist, dass wir das nur mit stumpfem Auswendiglernen verbinden. Das Glaube weitergeben heißt, ich lerne ein paar Sätze stumpf auswendig. Das kann es doch nicht sein, oder? Weil das Glaubensbekenntnis ja mitten ins Leben hineingehört. Nicht ein alter, verstaubter Text, sondern mitten rein ins Leben von Jesus erzählen, der mein Herr ist und mich nichts von ihm trennen kann. Eine letzte Geschichte. Ich war vor ein paar Wochen in den Vereinigten Staaten von Amerika und habe da einen alten Mann kennenlernen dürfen. Jim Nestigen hieß er, ein ausgewanderter Norweger. Pastor im Ruhestand, Theologieprofessor, ja, geht auf die 80 zu. Und er hat erzählt, wie er damals als kleiner Junge den Katechismus auswendig gelernt hat. Nicht im Stuhlkreis sitzen und stumpf auswendig lernen, sondern in den Sommerferien bei Opa. Opa, ein Bauer, der mit seinem Trecker über die Felder fährt und der kleine Bub, der kleine Butcher, saß zwischen den Beinen von Opa und hat den Katechismus gelernt. Und nicht nur gelernt, sondern verstanden, mit Opa drüber geredet, was das eigentlich bedeutet. Und dann hat er mit Tränen in den Augen, und der Mann ist tatsächlich nah am Wasser gebaut gewesen, von seiner Konfirmation erzählt. Und erzählt damals in der Gemeinde bei der Konfirmation, sie mussten alle vorne stehen, die Konfirmanden, und dann durfte die ganze Gemeinde Fragen stellen. Viertes Gebot, was ist das? Was ist Luthers Auslegung zur zweiten Bitte im Vaterunser? Und solche Fragen. Und dann sagt Jim Nestigen, und da liefen ihm so ein bisschen die Tränen, auf einmal sieht er seinen Großvater. Und mit dem hat er gar nicht gerechnet, weil der so weit weg wohnt, dass der zur Konfirmation kommt, war nicht klar. Damals hatten ja nicht alle ein Auto. Und dann sieht er seinen Großvater vor sich stehen und sagt, Jim Nestigen, Glaubensbekenntnis, zweiter Artikel. Was ist das? Und der kleine Junge versteht ganz genau, worauf sein Großvater hinaus will. Dass Jesus Christus, wahrer Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und wahrer Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr. Weil das alles ist, worum es geht und womit alles steht und fällt. Unser kleiner Junge hat verstanden, dass es nicht um bloßes Auswendiglernen geht, sondern darum geht, dass Jesus an ihm festhält und nichts, aber auch gar nichts, ihn von Gottes Liebe trennen kann. Er hat verstanden, dass Gott sich entschieden hat. Und er hat ein Buch geschrieben, das genauso anfängt. Gott hat sich entschieden. Und das ich heute vorgelesen habe. Er hat sich entschieden, dein Gott zu sein. Deiner, deiner und deiner. Das ist gewisslich wahr. Amen.